1. Der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids zog sich lange hin, wobei David stetigen Markt gewann, waren Sauls Family zum Menschwerker Word. 2. In Hebron wurden David Mehra Songeboren, sein Erstgeborener war Amnon, dessen Mutter hinom aus Jezreel stammte. 3. Sein zweiter Sohn war Kaleb, von Abigail, der Witwe des Karmelites Nabal, und der dritte war Absalom, der Sohn Marches, der Tochter des Königs Talmai von Geshur. 4. Als vierter Sohn wurde Adonijah geboren, dessen Mutter Haggit war, gefolgt von Skefatja, dem Sohn Abitals, als fünftem. 5. Der sechste Sohn war Jetrim, den sein Frau Egla gebar, die Son Kaman Alwaren David's seat in Hebron zur Welt. 6. Solange der Konflikt zwischen den beiden Hausen andort, festigte Abner sein einflussreich Position innerhalb der Anhängerschaft Sauls. 7. Saul hat ein Nebenfrau namens Rispa gehabt, als ist Boschit Abner Vorwurf, ein Beziehung mit eingegangen zu sein, kam es zum Streit. 8. Abner reagiert äußerst zornig auf diesen Vorwurf und fragte, ob y ein wertloser Hund behandelt wird, obwohl der Sauls Haus bisher loyal gedient habe. 9. Bschwor, das Gott in Strafen soll, wenn er nun nicht als Darren setz, David's Herrschaft so zu verwirklichen, why der Herr es versprochen hat. 10. Sein Ziel war es nun, das Kanitem von Saul's Family auf David zu übertragen und dessen Thron übergans Israel und Judah zu festigen. 11. Ist Boschit war so eingeschüchtert von Abner's Zorn und Entschlossenheit, das es nicht wagte, im Ordnen ein einziges Wort zu erwiden. 12. Daraufhin sandt Abner Boten zu David nach Hebron, im ein Bündnis anzubieten und zu versprechen, ganz Israel auf sein Seat zu ziehen. 13. David stimmte dem Vertrag unter der Bedingung zu, dass Abner nicht one sein früher Frau Michal, Sauls Tochter, vor ihm erscheinen darf. 14. Gleichzeitig forderte David von Ischboschit offiziell die Rückgabe Michals, die einst durch den Sieg überhandet Philister Rech massig erworben hat. 15. Ist Boschit gab der Forderung nach und ließ Michal von ihrem damaligen Ehemann Poltiel, dem Sohn von Leis, wegholen. 16. Mann begleitet sein en bis nach Behurim, bis Abner im schließlich befahl umzukehren, woraufhin er nach Hause zu Ruckert. 17. In der Zwischenzeit verhandelte Abner mit den führenden Mannen Israels und erinnert daran, dass David schon lange als König gewünscht hatten. 18. Forderte auf, dies nun in die Tat zu setzen, da der Herr versprochen hat, Israel durch David von seinen Feinden zu befreien. 19. Abner sprach auch persönlich mit den Angehörigen des Stamms Benjamin, bevor er nach Hebron reist, David über die Algemeinen zu Stimmung zu informieren. 20. Als Abner mit Zwanzig begleiten in Hebron eintraf, empfing David freundlich und verinstallte zu ihren Ehren ein festliches Gastmahl. 21. Abner versprach David, ganz Israel in zu versammeln und einen formellen Bund zu schließen, woraufhin David in Frieden ziehen ließ. 22. Kurz nach Abner's Abreis kurten Job und David solderten von einem erfolgreichen Streifzug zurück und brachten ein gross Mensch und Beauty mighty. 23. Als Job von Abner's besuchen dessen Friedlicher Abreis Erfer, war of über dies nachricht und David's Entscheidung äußerst beunruhigt. 24. Erstellte David's Reed und fragte in Vorwurfsvoll, warum Abner ihn fasch habe gehen lassen, anstatt in Fest zu nehmen. 25. Job behauptet, Abner einer gekommen, David zu torschen und Informationen über sein militärischen Plan und Bewegungen äußerst beunieren. 26. One David's Wissen St. Job Boten aus, die Abner und der Zistern von Sira einholten und in zur Rucke nach Hebron bewegten. 27. Als Abner das Stadt erreicht, lockte Job in für ein vermentlich Privatsgespräch beseit und ermordet in dort heimtückisch aus rasch. 28. Sobald David von der Tat Erfer, erklärt offentlich, das und sein Königreich vor dem Herrn wollig und schuldig Tod Abner's Sion. 29. Er sprach einen Flutsch. Über Job und dessen gesamte Familie aus, wonach für immer von Krankheiten, gewollt und armet geplagt sein sollten. 30. Job und sein Bruder Abiskai hatten Abner getotet, weil dieser ihren Bruder Asahel waren der Schlag bei Gibeon im Kampf getotet hat. 31. David befahl Job und dem ganzen Volk, ihr Kleider zu zerreißen und in Trauergewanden öffentlich am Abner zu klagen, warend selts dem Sarg folgte. 32. Bei der Besetzung in Hebron weinte der König laut am Grab Abners, und auch das gesamte Anwesen Volk war tief bewegt und weinte mit ihm. 33. In einem Klageleid druck der König sein Bedorn darüber aus, dass ein so bedeutender Mann wie Abner einen so unwürdigen Tod sterben must. 34. Betonte, dass Abner nicht wie ein Gefangener gefesselt war, sondern heimtückisch durch die Hand von Übeltaten fiel, woraufhin das Volk ernüt weinte. 35. Obwohl das Volk David drängte, etwas zu essen, schwor er, bis zum Sonnenuntergang zu fassen, sein tief Trauer und Aufrichtigkeit zu sagen. 36. Das Volk beobachtet Davids Verhalten aufmerksam und war mit seinem Handeln sehr zufrieden, wie es überhaupt als Guthius, was der König tat. 37. An diesem Tag erkannten all Anwesenden und ganz Israel, dass der König nicht für die Ermordung Abners während wörtlich war und dies nicht angeordnet hat. 38. David erklärt seinen Dienern, dass an diesem Tag ein großer Anführer und Fürst in Israel gefallen sei, dessen Verlust schwer wiege. 39. Er beklagt jedoch auch sein eigen Ohnmacht gegenüber den gewalttätigen Sohnen der Zeruja und bat den Herrn, den Taten ihr gerecht Straf zu geben.